Boah, dieses Album raubt mir echt die Nerven. Ich bräuchte mal eine Zigarette in der Booth. Hast du Kippen, Judy? Ja, Mann. Ja, dann can I get a cigarette, brother? Ey, warte, sag das nochmal, aber so ein bisschen Reggae-mäßiger. Ich glaube, es kommt cool. Wie denn? Can I get a cigarette, brother? So? Ja, warte. Lass mich mal kurz machen. Can I get a cigarette, brother? Und was wird das jetzt? Du machst doch immer deine legendären Freestyle-Skits. Wird doch mal wieder Zeit. Okay, aber dann müssen wir diesmal einen drauflegen und ich muss alles selber machen. Gib mir mal ein paar Drum-Sounds, bitte. Okay. Brr, brr. Reicht das? Mach mal noch einen Bass-Sound oder irgendeinen Ton, irgendwie sowas. Ist das okay so? Okay, und jetzt leg los. Can I get a cigarette, brother? Nee, so geht der nicht. Mach den mal ein bisschen stylischer. Genau so, ja. Gib mir die Clap, kick jetzt den Stomp, beide zusammen. Ich brauch Hi-Hats hier im Song. Gib mir die Snare, den Bass und die Percussions. Ihr wollt Trouble, gib mir die Flöte und ich mach es. Okay, der Beat ist jetzt fertig. Du willst Beef, wirst beerdigt, denn ich bin viel zu gefährlich, Judy. Brody, gib mir den Beat, ich hab grad Dauerpower. Ich will den Druck rauslassen, der sich aufgestaut hat. Ich brauch alle 5 Minuten Fleisch, bring dein Lieblingsrapper vorbei und gib mir 5 Minuten Zeit. Ich zeig ihm, wie man in 5 Minuten reimt, bring's in 5 Minuten bei, wie man 50 Zeilen in 5 Minuten schreibt. Ich mache dich wieder zum Waisenkind, gib mir den Stift, ich schreibe dir Reime hin. Ich bring dir die Zeilen, die alle beseitigen, mache den Scheiß hier, bis ich wieder pleite bin. Gib es zu, ich raub dein Sauerstoff im Herz, mir zu widerstehen ist wie ein Zungenbrecher, ausgesprochen schwer, du hast'n Po wie ein Globus. Hokus Pokus, jetzt bin ich in dir drin. Simsalabim, ich setze deinen Lieblingsrapper auf jeden Fall ein Ende. Mit meinem akustischen Orgasmus hier auf Albumlänge. Bring mir deine Hasen mit, möchte gern Karate Kid. Kaufst von mir ein Feature und wirst auf meinem Part gefickt. Du liebst meinen Shit, Bruder, weiß ich. So wie diesen Freestyle, Skit Nummer 3, Bitch. Ich erteile anderen Rappern Rap-Lektionen und sie zerfallen in Depressionen. Deine Perle hat ein Drogenproblem. Sie ist auf Shore und Age und ständig von Schwarzen umgeben wie ein Oreo-Keks. Ich schieß Patronen von der Street nach oben und werde von Kennex angefeuert, so wie Shisha-Kohle. Andere Labels zahlen Künstler, die Autoren gaschen. Banger-Musik musste bei mir meine Kaution bezahlen. Und wenn jemand meint, der bringt mich in Bedrängnis, dann kriegt er es zu spüren wie ein Dildo, der geschenkt ist. Du machst auf Dick-Zuhälter mit deinem Puff-Jargon, doch dein Scheiß-Traum zerplatzt so wie ein Luftballon. Ha! Yeah. Rap-Rebelizzi. Yeah. Oh yeah. Can I get a cigarette, brother?